15. Kapitel. Als Innstetten Ende Oktober nicht mehr mitreiten konnte, weil er wieder viel arbeiten musste, ritt Effi mit Crampas aus. Rollo und die beiden Diener waren bei ihnen. Das Wetter war schlechter geworden. Der Wind war stark. So ritt man jetzt oft zwischen den Dünen oder im nahen Wald, wo man die alten Gespräche weiterführen konnte. Crampas erzählte Geschichten aus dem Krieg, Anekdoten über Innstetten, der mit seinem Ernst und seiner Reserviertheit von den Kameraden mehr respektiert als geliebt worden sei. »Das kann ich mir denken«, sagte Effi, »ein Glück nur, dass der Respekt die Hauptsache ist.« »Ja, zu seiner Zeit. Aber er passt doch nicht immer. Und dann seine Tendenz zu mystischen Ideen. Das passt nicht zu einem Soldaten.« »Mystische Ideen?« fragte Effi. »Ja, was verstehen Sie darunter, Major? Hat er den Propheten gespielt?« »Spiritistische Sitzungen abgehalten?« »Das nicht gerade, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Er hatte nur eine Vorliebe, uns Spukgeschichten zu erzählen. Und wenn dann alle schon daran glaubten, einige sogar Angst bekamen, lachte er plötzlich. Einmal habe ich es ihm auch gesagt. »Innstetten, das ist doch nur Komödie. Sie treiben ihr Spiel mit uns. Sie glauben's so wenig wie wir, aber sie wollen sich interessant machen.« Sie denken, das ist gut für ihre Karriere. Auf höheren Posten will man keinen banalen Menschen. So haben sie sich den Spuk ausgedacht. Und nun erzählte ihm Effi die Geschichte des Chinesen, was sie in ihrem Hause erlebt und wie Innstetten reagiert hatte. Er sagte nicht ja und nicht nein. »Das ist typisch«, lachte Crampas. »Gut, gut, aber ich bitte Sie um eine ernste Antwort, Crampas. Wie erklären Sie sich das?« »Ja, meine gnädige Frau, Gott sieht ins Herz, aber ein Major, ich bin ein einfacher Mann.« »Ach, Crampas, ein einfacher Mann, sind Sie ganz sicher nicht. Ich denke sogar, Sie sind sehr gefährlich.« »Das ist ein großes Kompliment für einen Mann über 40.« »Und nun also Innstetten. Er denkt sich, dass ein Baron Innstetten, der jeden Tag Ministerialdirektor oder so etwas werden kann, nicht in einem ganz normalen Haus wohnen kann.« »Ein Spukhaus, das ist interessant. Das ist das eine.« »Das eine? Mein Gott und das andere?« »Ich bin mir nicht ganz sicher, gnädige Frau. Ich sollte es Ihnen vielleicht nicht sagen. Er will Karriere machen, das ist das Erste. Aber er hat auch noch eine zweite Passion. Er operiert gern erzieherisch. Ist der geborene Pädagoge.« »Und will er mich auch erziehen? Erziehen durch Spuk?« »Erziehen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eine junge Frau ist eine junge Frau. Ein Landrat ist oft nicht zu Hause. Solch ein Spuk.« »Ah, da sind wir wieder aus dem Wald heraus«, sagte Effi. »Wir müssen nur noch am Friedhof vorbei.« Und sie sah nach der Stelle, wo der Chinese lag. »Also ein Angstapparat, um mich in Ordnung zu halten«, dachte sie.